Ein Sprecher des Koreanischen Juristenkomitees gewährte am 2. Februar einem Reporter der Koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur ein Interview und beantwortete die Fragen im Zusammenhang damit, dass die USA zurzeit von paradoxen Dingen reden, um die Sanktionsresolutionen des UN-Sicherheitsrates gegen die DFRK zu rechtfertigen. Er sagte wie folgt: Alle Sanktionsresolutionen gegen die DFRK, die die USA und ihre Anhänger unter Einsatz des UN-Sicherheitsrates bis jetzt fabriziert haben, sind die Dinge, die die legitimen Rechte eines fairen Staates und die allgemein anerkannten internationalen Gesetze grob ignoriert haben. Deswegen zeigt sich ihre Rechtswidrigkeit mit den Tagen immer deutlicher. Insbesondere die Resolutionen zu Sanktionen gegen die Republik in Form einer Blockade sind die Handlungen gegen die Menschlichkeit und Zivilisation, die das Recht unseres Volkes auf Existenz und Entwicklung allseitig ablehnen, die moderne Zivilisation zerstören und so unsere Gesellschaft in die mittelalterliche Finsternis zurückbringen wollen. Daher werden sie von der Völkergemeinschaft verurteilt. Da die USA unter Missachtung der geltenden internationalen Gesetze und unter Missbrauch der Befugnisse des UN-Sicherheitsrates ununterbrochen die angeblichen Resolutionen ins Leben rufen, hat die Demokratische Volksrepublik Korea dem UNO-Sekretariat vorgeschlagen, in New York oder Genf ein internationales Forum der Rechtsexperten für die Klärung der juristischen Gründe der Resolutionen zu organisieren. Aber die USA lassen immer noch dumme Worte fallen, indem sie die sogenannten Korea-Frage-Experten, die keine Ahnung vom Völkerrecht haben, einschalten. So behaupteten sie, dass der UN-Sicherheitsrat nach dem Paragraph 39 der UNO-Charta entsprechende Maßnahmen ergreifen dürfe, wenn die Handlung eines bestimmten Staates als eine Bedrohung des Friedens festgelegt werde und dass der UN-Sicherheitsrat über Nordkorea Sanktionen verhängen könne, weil die anderen Staaten den Austritt dieses Landes aus dem Atomwaffensperrvertrag nicht anerkennen. Der Paragraph 39 der UNO-Charta, in dem die allgemeinen Kompetenzen des UN-Sicherheitsrates verankert sind, kann keine juristische Grundlage für Sanktionsresolution werden und es ist in keinem internationalen Gesetz festgeschrieben, dass der Atomtest oder der Satellitenstart von einem bestimmten Staat die Bedrohung des Friedens sei. Der Austritt der DFRK aus dem Atomwaffensperrvertrag ist eine Legitimität gemäß dem Verfahren nach dem Artikel 10 des Vertrages und es gibt im Vertrag keinen einzigen Satz, der es erfordert, dass der Austritt von anderen Ländern anerkannt werden müsse. Die Vereinten Nationen, die sich für die Rechtmäßigkeit und Einhaltung der völkerrechtlichen Normen aussprechen, sollen die gerechte Forderung der DFRK nicht außer Acht lassen und verzüglich ein internationales Forum gründen und somit ihrer Verantwortung und Pflicht vor der Weltgemeinschaft nachkommen. Das Koreanische Juristenkomitee erwartet von der Völkergemeinschaft und den juristischen Organisationen, die die Gerechtigkeit und Wahrheit lieben, aktive Unterstützung des Vorschlages der DFRK, ein internationales Tribunal zu bilden, in dem die rechtlichen Gründe für die Sanktionsresolutionen offiziell untersucht werden.